anerkennen und die Wahrheit sehen, weil wir sagen, was uns nicht passt, werden wir verachtet, werden wir gehasst. Ein stolzes Volk, wie es mal war, tränkelt vor sich hin und es wird schlimmer Jahr für Jahr. In dieser Zeit voller aufrechter Schmerz packt uns die Wut und Trauer erfüllt unser Herz. Was muss denn noch geschehen, bis ihr das Licht erblickt? Wie viele Tränen müssen noch fließen, bis unser Volk Kitchen bricht? Was muss denn noch geschehen, bis ihr das Licht erblickt? Wie viel Tränen müssen noch fließen, bis unser Volk die Kitchen bricht? Unsere alte Verkauf, der letzte Würde beraubt. Die Renten werden gekürzt, obwohl sie Deutschland aufgebaut. Wo ist denn die Gerechtigkeit, von der ihr da oben spricht? Es sind nur reine Regeln, die ihr selbst permanent brecht. Was muss denn noch geschehen, bis ihr das Licht erblickt? Wie viel Tränen müssen noch fließen, bis unser Volk die Kitchen bricht? Was muss denn noch geschehen, bis ihr das Licht erblickt? Wie viel Tränen müssen noch fließen, bis unser Volk die Kette weiter, denn es geht um unser Land. Was muss